1. Hiob brach sein Schweigen und verflug den Tag seiner Geburt. 2. Hiob begann sein Ried mit den Worten. 3. Verflucht es I der Tag meiner Geburt und die Nacht, in der verkündet Word, das ein Neb empfangen Word. 4. Dieser Tag soll dunkel bleiben, Gott im Himmel mogen nicht beachten, und kein Tageslicht soll in erhellen. 5. Dunkelheit und tief finsternis sollen diesen Tag für sich bin spruchen, dicti wolken sollen über im liegen, und ein total verfinstring mogen in schrecken versetzen. 6. Jean nacht soll von der finsternis verschlungen werden, sie soll nicht zu den Tagen des Jahres zahlen und nicht in die Rehe der Monate aufgenommen werden. 7. J. Dies nacht soll unfruchtbar sein, und kein Jubelruf soll in erklingen. 8. Mogen Jean sie verfluchen, die den Tag verfluchen können, Jean die farhig sind, selts den Leviathan zu erwecken. 9. Die Stern Ira Dammerung sollen sich verdunkeln, verjeblich soll sie auf Licht warten und niemals die ersten Anzeichen des Morgens erblicken. 10. Den sie hat die Tor des Mutterleibs nicht vor mir verschlossen und das Lied nicht vor meinen Augen verborgen. 11. Warum bin ich nicht schon im Mutterleib gestorben oder glitch nach der Geburt verschieden? 12. Warum word ich auf nien empfangen und warum gab es Brust, und den in ich sorgen konnte? 13. Dann lag ich jetzt in Ruhe, wer eingeschlafen und hat Frieden. 14. Zusammen mit Königen und Staatsmannen, die sich praktisch Grabmäler boten. 15. Oder mit Fürsten, die Reihe in Gold wären und Eierhauser mit Silber füllten. 16. Oder ich wer wie ein Vergrabin Felgebert, die nie das Licht der Welt erblickt, als ob ich nie existiert hat. 17. Dort horen die Gottlosen auf zu toben, und die Genogen, deren Krafter erschöpft sind, finden Ruhe. 18. Ort die Gefangen in Ruhen dort gemeinsam und horen nicht mehr den Ruf ihres Aufsehers. 19. Dort sind klein und groß gleichgestellt, und der Connect ist frei von seinem Hirn. 20. Warum schenkt Gott den Leidenden das Leben und den tief betrübten das Licht des Tags? 21. Sie warten sensuchtig auf den Tod, doch kommt nicht, sie suchen in eifriger als verborgen Schatzer. 22. Sie werden sich überglücklich freuen und jubeln, wenn sie endlich grab fanden. 23. Warum gibt Leben einem Menschen, dessen Weg verborgen ist und den Gott von allen Seiten eingeschlossen hat? 24. Denn mein Sufsen ist zu meinem taglichen Brock geworden und mein Klagen stromen wie Wasser. 25. Denn wover ich mich fürchtet, das ist über mich gekommen, und wover ich Angst hat, das hat mich getroffen. 26. Ich fand weder Ruhe noch Frieden, bever nicht schon News lied über mich hierin brach.